Radio Bremen 2 kulturell. Als Hörspiel der Woche senden wir heute die Expedition von Reinhard Hummel nach dem Roman von Per Olof Sundman. Übersetzung aus dem Schwedischen von Mignon und Erich Furek. An einem der letzten Tage im Hafen von Bari wurde ein Dieb gefasst. Der Dieb war ein Junge und es war Leutnant Smith, der ihn aufgriff. Der Vorfall ereignete sich an Bord der Second, als das Verladen gerade beendet war. Smith hielt den jungen Dieb mit festem Griff am Handgelenk. Er lachte dabei und es machte ihm auch keine Mühe, den Jungen mitzuschleppen, denn der war nicht groß. Er war schmächtig, unterernährt und kraushaarig und er schrie. Ich habe einen Dieb gefangen. Ein Kind und schon ein Dieb. Was hat er gestohlen? Das weiß ich noch nicht. Er drehte die Hand des Jungen herum und hielt sie über den Tisch. Sein drehender Griff zwang den Jungen in die Knie. Er hörte auf zu schreien, biss Lippen und Zähne zusammen, hielt aber seine rissigen, schmutzigen Finger hart geschlossen. Ein Kind und schon ein Dieb. Zeig her, was du genommen hast. Mach deine Hand auf. Wie alt bist du? 12 Jahre? Oder 10? Er versteht nicht, was Sie sagen. Wir sind an unsere Kinder gewöhnt. Unsere Kinder wachsen anders auf. Anders als diese Bariten, nicht wahr? Ich bin zum ersten Mal auf Bari. Der junge Dieb, der 20 Perlen stehlen wollte, wurde zwischen 2 Askari an Land geführt. Ich weiß nicht, ob diese Soldaten uns oder dem Sultan von Bari gehörten. Sie führten den Jungen oder schleppten ihn vielmehr über den Kai. Wir verloren sie aus den Augen, als sie in eine Gasse abbogen. Wohin führen Sie den Jungen? Wir sind im Hafen von Bari und es gibt baritische Richter. Die Perlen sind nicht schön. Es fehlt ihnen der Glanz, sie sind nicht ganz rund und die Löcher sind ohne Sorgfalt gebohrt. Was werden Sie mit ihm machen? Vor den Tagen des Propheten wurden Diebe zum Tode verurteilt. Jetzt ist man milder. Es heißt, Allah straft nur, wenn er strafen will und vergibt, wem er vergeben will. Dieben und Diebinnen hackt man die Hände ab, Effendim. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, so gelten an Bord eines Schiffes die gleichen Gesetze wie das in Heimatland, jedenfalls auf See. Unsere beiden Schiffe gehören einer deutschen Reederei, der Kapitän des einen ist Holländer, der des anderen Skandinavier und geschartert wurden sie von einer britischen Gesellschaft. Ganz praktisch gesprochen, wer hätte der Richter sein sollen? Wir hätten ihn laufen lassen sollen. Das wäre das Einfachste gewesen. Wir hatten einen Schreiber baritischer Herkunft bei uns. In unseren Listen war er als Munshi aufgeführt. Das ist indisch und bedeutet Schreiber. Er besaß eine angenehme, gut lesbare Handschrift. Wegen seiner Sprachkenntnisse war er auch als Dolmetscher angestellt. Es ist unsicher, ob er tatsächlich ein Inder war. Seine Kleidung ähnelte eher der, die von der arabischen Oberschicht in gewissen Gegenden des Mittelmeergebietes getragen wird. Dass wir ihn für einen Inder hielten, hing wohl damit zusammen, dass er anscheinend weder Moslem noch Christ war. Einst sollte ich Kaufmann werden. Das war, bevor ich nach Bari kam. Es ist viele Jahre her. Jetzt zog man mir ein gestreiftes Leinenhemd und bauschige Hosen an, die über die Knie reichten, setzte mich an einen Tisch auf dem Deck des kleineren der beiden Schiffe des Engländers, gab mir ein Buch und eine Feder und ich war Munshi. Schreiber. Ich habe im Palast des Sultans gewohnt. Man lebt gut im Palast des Sultans von Bari. Dem Erstgeborenen des Sultans, Sijid Bey, musste ich täglich die Pfeife stopfen und Schach mit ihm spielen. Als Sijid Bey die beiden Schiffe des Engländers sah, die eines Morgens im Hafen lagen, und als er erfuhr, wohin sie fahren sollten, da packte ihn das Fernweh. Aber um selbst auf eine solche Reise zu gehen, die Jahre dauern und durch Gebiete führen sollte, die noch kein Reisender betreten hatte, war Sijid Bey zu alt, zu reich und zu fett. So schickte er mich, gab mir einen Brief für den Engländer und ich wurde für 8 Pfund Jahreslohn angestellt. Ich bin überzeugt, meine Herren, dass Sie einen reichhaltigeren Tisch gewöhnt sind als diesen. Unser heutiges Dinner kann jedoch nicht als völlig pauvre bezeichnet werden. Ich versichere Ihnen, dass es als wahres Festmahl in Ihrer Erinnerung bleiben wird. Sie haben uns schon auf eine künftig sehr bescheidene Kost vorbereitet. Bei meinen ersten Expeditionen habe ich nicht so großen Wert auf meine Nahrung gelegt. Ich aß, was meine Pagazi aßen und trank, was auch Sie tranken. Falls der eine oder andere von Ihnen meine Bücher gelesen hat, wissen Sie ja, dass ich längere Zeit von Fiebern, Mattigkeit, Kolik und anderen Verdauungsbeschwerden geplagt wurde. Auf den folgenden Reisen war ich klug genug, möglichst weitgehend abendländische Essgewohnheiten beizubehalten. Und das hat sich auf meinen Gesundheitszustand und den der Mitreisenden günstig ausgewirkt. Begreiflich, aus ärztlicher Sicht. Leider gibt es allzu selten Gelegenheit zur Jagd auf geeignetes Wild. Auf dieser Expedition werden wir aber in hohem Maße von unserem Jagdglück abhängig sein. Ich war schon immer sehr an der Jagd interessiert. Schon mit 10 oder 12 Jahren bekam ich mein erstes Schrotgewehr. Sie müssen begreifen, dass eine Expedition derart, wie wir sie vor uns haben, ein sehr ernstes und anstrengendes Unternehmen ist. Es gibt eine praktische Seite, die durchgeführt werden muss, und zwar von uns allen gemeinsam. Es gibt aber auch eine theoretische Seite, die durchdacht und organisiert werden muss. Das ist meine Aufgabe als Expeditionsleiter. Und ich glaube, ohne Übertreibung sagen zu dürfen, dass ich alle Maßnahmen getroffen habe, die im Voraus zu treffen möglich sind. Wir sind davon überzeugt, Sir John. Das Ziel unserer Expedition, Kanji Pascha, der im Innern des Kontinents von feindlichen Kräften bedroht wird, zu finden und ihm mit Soldaten und Vorräten zur Hilfe zu kommen, ist relativ klar. Auf dem Weg zu diesem Ziel könnten wir jedoch in allerhand unvorhersehbare Situationen geraten. Das ist wohl mit Sicherheit zu erwarten. Als ich zum ersten Mal von Kanji Paschas Notlage hörte, war mir klar, dass er befreit werden muss. Es war mir auch sofort klar, dass er nicht deshalb befreit werden muss, weil es sich hier um einen hohen osmanischen Beamten handelt, sondern weil er ursprünglich Europäer ist, trotz seines heutigen Namens und Titels. Haben Sie je von Indern gehört, die eine Expedition zur Befreiung eines Inders ausgerüstet hätten? Von Chinesen, die einen Chinesen befreien? Verzeihung, Sir. Meine Kenntnisse sind begrenzt. Aber hängt das nicht mit den größeren wirtschaftlichen Möglichkeiten und den besseren Verkehrsmitteln des Abendlandes zusammen? Vor allem ist das eine Frage der abendländischen Moral. Unsere Schiffe Avanti und Second waren aus Eisen. Sie hatten Dampfmaschinen und Schraubenantrieb. Die Second war kleiner als die Avanti, ihr Bug war kühn geschwungen und strebte mit einem langen Spriet nach vorn, denn ihre beiden Masten konnten auch Segel führen. Der Hauptteil unserer Ausrüstung wurde auf der Second verstaut. Mit der Avanti, unserem zweiten Schiff, sollten vor allem die Pagazzi und Askari befördert werden. Askari nennt man die Soldaten, Pagazzi die Träger und die Leute der Verlademannschaft. Unsere Expeditionsmannschaft bestand aus Soldaten vom Volk der Galla, eine geschlossene Kompanie, die Sir John schon nach Bari mitgebracht hatte, und aus Bariten, die teils Soldaten, teils Träger waren. Insgesamt waren es gute 1000 Mann. Die Bariten sind keine einheitliche Volksgruppe. Unsere baritische Mannschaft bot vielmehr ein Bild größter Uneinheitlichkeit. Ein Teil war hochgewachsen, andere waren klein, einige hatten helle Haut, manche waren dunkelhäutig oder ganz schwarz. Sie schwiegen niemals und verwickelten einander unablässig in Streitereien. Dann versöhnten sie sich wieder, stritten erneut und versöhnten sich abermals. Unsere Galla-Soldaten weckten dagegen auf ganz andere Weise mein Vertrauen. Diese Kompanie zeichnete sich durch eine erstaunliche Einheitlichkeit aus. Sie waren alle stattlich gebaut, von annähernd der gleichen Länge und hatten muskulöse Arme und Beine. Ein Gesicht glich dem anderen, ihre Haut war tiefschwarz. Man konnte nicht übersehen, dass es sich um Berufssoldaten handelte. Sie waren gut diszipliniert und gedrillt. Was soll mit den Weibern und Kindern geschehen, Sir, wenn wir in See gehen? Ich meine nicht das ständige Gedränge, das unten am Kai herrscht, sondern es sind etliche seit Tagen an Bord, Sir. Man wird sehen. Ich brauche einen genauen Entscheid, Sir. Ein Teil wird zurückbleiben, ein Teil wird mitkommen. Ich frage, weil in den Verträgen von den Weibern nicht die Rede ist. Die Bariten sind praktisch ausnahmslos Analphabeten. Gewiss, Sir. Die Ehe ist auf Bari etwas anderes als nach unseren Begriffen. Es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, die Schiffe von unwillkommenen Passagieren zu säubern. Ich möchte aber doch klare Verhaltensregeln erbitten, Sir. Es handelt sich um Frauen und Kinder. Die Bariten haben feste Gewohnheiten. Ich verstehe nicht ganz, Sir. Sie werden lernen müssen, Leutnant Laron, dass man nicht umhin kann, sich von altgewohnten Vorstellungen freizumachen. Sie werden Situationen und Umständen begegnen, die Ihnen absolut neu sind. Ich weiß nicht recht, was Sie meinen, Sir. Natürlich nicht. Ich bin bekannt für mein Unvermögen, mich klar auszudrücken. Als wir Bari verließen, trat eine beträchtliche Zahl von Weibern und Kindern die Reise mit uns an. Ich kann nicht genau angeben, wie viele Menschen tatsächlich an Bord der beiden Schiffe waren. Auf der dreiwöchigen Fahrt über das Meer traten außerdem durch Geburten und Todesfälle Verschiebungen in der Kopfzahl ein. Auf dem Deck der Avanti wimmelte es bei Tag von Bariten und Galla. Um von einer Reling zur anderen zu gelangen, musste man sich durchdrängen wie auf einem Marktplatz. Während der heißesten Stunden des Tages suchten die Leute den Schatten auf. Sie spannten Matten und Tücher, wo es nur ging. Ein Seil markierte die Grenze zum Achterdeck, das den Europäern vorbehalten war und von Bariten und Galla nicht betreten werden durfte. Nachts, wenn alles schlief, machte das Deck einen öden Eindruck. Es war schmierig und schmutzig und auch mit Abfällen bedeckt wie ein Marktplatz. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang wurde das Deck mit Meerwasser gespült. Stieg man nachts die Treppe zum Zwischendeck hinab ins Innere der Avanti, war es, als versenke man in einem Brunnen voller großer Hitze und widerlichem Geruch. Die Schlafenden lagen so dicht nebeneinander, dass man nur mit Schwierigkeiten den Fuß niedersetzen konnte, ohne an einen Arm, ein Bein oder einen Rücken zu stoßen. Die meisten lagen mit angezogenen Beinen auf der Seite. Viele der Schläfer hatten ihre Habseligkeiten in kleinen Bündeln am Arm festgebunden. An den eisernen Innenwänden des Schiffes rann die Feuchtigkeit in kleinen Strömen herab. Darf ich Sie einladen, Leutnant Laron, noch einen Kaffee mit mir zu trinken? Eigentlich, Sir... Kommen Sie. Ein Tässchen werden Sie schon noch vertragen. Zeit? Schenk uns Kaffee ein. Nun, Sir, dann darf ich vielleicht die Gelegenheit benutzen, Sie auf einen Umstand der Bewaffnung unserer Soldaten aufmerksam zu machen, der mir aufgefallen ist. Von den 200 Gala-Soldaten sind 40 Mann mit Winchester-Gewehren bewaffnet, die übrigen mit Flinten vom Fabrikat Snyder. Wäre es nicht besser gewesen, Sir, wenn alle Gala die gleichen Waffen bekommen hätten? Welche Waffe ist die bessere? Man kann nicht behaupten, Sir, dass die Winchester... Eigentlich heißt sie wohl Henry Winchester besser sei als die Snyder oder umgekehrt. Sie kennen sich offenbar aus. Bitte verstehen Sie meine Bemerkung recht. So wie die Dinge liegen, sind wir nun gezwungen, zwei Sorten Munition mitzuführen. Ich glaube, das ist nicht sehr zweckmäßig. Glauben Sie wirklich, dass Ihre Hinweise auf die Bewaffnung der Gala-Soldaten und die Munition für mich Neuigkeiten darstellen? Ich habe selbstverständlich Munition für die Snyder und für die Winchester. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, Sir. Einen Augenblick. Wir wollen die Sache zu Ende besprechen. Nach Ihrem Alter und nach unserem Vertrag sind Sie mein erster Mann, Leutnant Laron. Es ist Ihre Sache, nicht die meine, dafür zu sorgen, dass die Soldaten die richtige Munition in ihren Patronentaschen haben, wenn es darauf ankommt. Sie müssen verstehen, dass die Bewaffnung der Gala-Soldaten nicht auf irgendwelcher Zufälligkeit beruht. Es handelt sich da um eine Überlegung, eine Erwägung. Ich bin nicht Offizier wie Sie. Es gibt keine Schulen, die Unterricht in Expeditionskunde erteilen könnten. Ich bin Autodidakt. Sie haben selbstverständlich recht. Was ich von Ihnen erwarte, Leutnant Laron, sind nicht Ratschläge, nicht Hinweise, nicht Gesichtspunkte. Was ich vor allem brauche, ist Ihre Loyalität. Und zweitens erwarte ich, dass Sie in gewissen Situationen die Tatkraft zeigen, die diese Situationen erfordern. Es war unsere vierte Nacht auf See. Vom Zwischendeck her kam ein dumpfes Grollen und Poltern. Ich stieg die schmale Treppe hinab, um zu sehen, was vorging. In dem überfüllten, stickigen Raum wandten sich Bariten und Gala in einem verbissenen Kampf, der eigenartig stumm geführt wurde. Der Raum, der nur von einer einzigen elektrischen Birne unter der Decke schwach erleuchtet war, glich einer Schlangengrube von ineinander gekeilten Leibern. Schweißglänzend, fast blau-schwarz die Gala mit ihren weißen Hemden, bronzefarben die Bariten. Leutnant Laron, der geweckt worden war, geriet, als er dazwischen treten wollte, in das Schwert, das einen Bariten durchbohrt hatte und dessen Spitze ihm unter den Schulterblättern zentimeterweit herausragte. Als der Barit zu Boden ging, verursachte die Schwertspitze eine lange Schnittwunde an Larons Rücken, die bald zu eitern begann und ihn mit Fieber 10 Tage lang ans Bett fesselte. Ich schätze Tatkraft und Furchtlosigkeit, Leutnant Laron. Aber ich möchte Ihnen einige Fragen über den gestrigen Vorfall stellen. Es wird mich freuen, wenn ich Sie beantworten kann, Sir. Habe ich das Geschehene richtig verstanden? Sie kommen die Treppe zum Zwischendeck hinunter und finden einen Teil unserer Mannschaft in einen heftigen Tumult verwickelt. Das ist richtig. Sie greifen ein. Natürlich, Sir. Wie waren Sie bewaffnet? Jemand weckte mich, da kleidete ich mich an und ging an Deck. Ich wusste ja nicht, was los war. Ich fand ein Tauende, das war dick und steif und lag gut in der Hand. Hatten Sie sich überlegt, wie Sie der Rauferei Einhalt gebieten könnten? Sie stellen mich vor eine allzu schwierige Frage, Sir. Ich schätze Furchtlosigkeit, Leutnant Laron. Aber ich erwarte, dass Sie solchen Zwischenfällen in Zukunft auf etwas andere Art zu begegnen wissen. Gute Besserung, Leutnant Laron. Danke, Sir. Nach 3 Wochen ließen wir das Meer hinter uns und fuhren einen Fluss hinauf. Die Hitze wurde sehr groß. Man konnte sich die Hand verbrennen, wenn man sie auf das Deck der Avanti legte. Das Gerassel der Ankerketten klang fremd und ungewohnt. Dampf fauchte aus dem Schlot. Maschine und Schiffsschraube blieben stehen. Das neue Schweigen war wie eine Leere im Kopf. Wir ankerten vor Port Prim. An dem primitiven Kai lagen 2 Reihen großer Magazine mit Schilfdächern. Die Wände waren eine Art Gitter, denn die dünnen Bretter waren ausgedörrt und hatten sich sowohl seitwärts als auch nach außen geworfen. Als unsere Schiffe vor Anker gegangen waren, wurden wir sogleich an Land gerudert und von den wenigen europäischen Bewohnern des Ortes herzlich empfangen. Sir John fand im größten Haus von Port Prim Quartier. Der Besitzer, ein holländischer Kaufmann, glatt rasiert und sehr zuvorkommend, trug einen leuchtend weißen Anzug, ein Gentleman. Als Begrüßung lud er uns zum Abendessen ein. Danach saßen wir in der Bibliothek des Hauses. Bitte, Sir John, verraten Sie mir, auf welchem Wege Sie von hier aus in das Gebiet gelangen wollen, wo Kanji Pascha sich befindet. Wir werden auf dem Fluss aufwärts fahren, solange er uns nach Nordosten führt. Dort, wo der Fluss die große Biegung macht, verlassen wir den Fluss und marschieren über Land weiter in östlicher Richtung. Ich habe eine Karte der Region, soweit sie bisher erforscht ist. Ihre Karte gibt ein sehr unvollständiges Bild. Zugegeben. Immerhin kann man sagen, dass der Transportfluss aufwärts bis Fort John zwar von beträchtlicher Länge ist, aber wahrscheinlich keine Schwierigkeiten bereitet. In den letzten Jahren hat sich ein beachtlicher Verkehr mit Flussschiffen entwickelt. Hingegen beeindruckt mich Ihre Kühnheit, Sir John, die Kanji-Pascha-Expedition mit einem Marsch durch ein großes, eigentlich völlig unerforschtes Urwaldgebiet zu verbinden. Wir dürfen vor allem keine Zeit verlieren. Mit dem Löschen der Ladung muss gleich morgen begonnen werden. Wäre es nicht besser, die Ankunft der Flussschiffe abzuwarten und die Vorräte dann direkt umzuladen? Mein Kontrakt mit der Reederei enthält die Bestimmung, dass die beiden Schiffe Port Prim so bald wie möglich verlassen werden. Das Löschen vor Ankunft der Flussschiffe bedeutet eine beträchtliche Mehrarbeit, Sir. Das weiß ich. Wann können wir die Flussdampfer erwarten? In einigen Tagen oder in einer Woche. Übrigens stehen uns nur 3 Schiffe zur Verfügung und deren Tragfähigkeit ist zu gering, um unsere gesamte Mannschaft und alle unsere Vorräte auf einmal zu transportieren. Das erweckt den Eindruck mangelhafter Organisation. Es gehört nicht zu Ihren dienstlichen Obliegenheiten, Leutnant Hansen, Äußerungen über meine Talente als Organisator zu machen. Sie können mir nicht das Recht auf eigene Ansichten nehmen. Ansichten kann man auch für sich behalten. Ich glaube nicht, dass ich Ihre Unterstützung brauche, Leutnant Lauren. Darf ich Ihnen vorschlagen, sich wieder hinzusetzen, Hansen? So wirken Sie allzu aufgeregt. Da Sie, meine Herren, nicht an den Vorbereitungen zu dieser Expedition teilgenommen haben, können Sie nichts über deren Gründlichkeit wissen. Eine solche Expedition ist vor allem eine Frage von Zahlen und Maßen unbekannter Größe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie messen Sie Entfernungen, Dr. Stray? Natürlich in Metern oder Meilen. Aber ich bin sicher, Sir, dass Sie einen besseren Maßstab zur Hand haben. In der Savanne sind die Entfernungen klein. Vor ein paar Jahren ging ich 230 Kilometer in 6 Tagen. Im Wald sind die Entfernungen größer. Sie wachsen mit seiner Dichte. Man kann eine Stunde brauchen, um sich 400 Meter weit fortzuarbeiten. Es gibt Wälder, die 10.000 Stunden tief sind. Die Entfernungen wachsen auch mit der Zahl derjenigen, die die Strecke zurücklegen. Je mehr Leute, desto langsamer kommt eine Expedition voran. Die Fahrt den Fluss hinauf nahm viel Zeit in Anspruch und dauerte mehrere Wochen. Wir bewegten uns in Etappen, da die Schiffe mehrmals hin- und zurückfahren mussten. Der Fluss war bisweilen schmal, bisweilen breit. Die Ufer sah man selten. Der Wald war wie eine grüne Mauer. Wo man das Ufer sah, dort sah man auch Siedlungen. Doch sie waren alle verödet und menschenleer. In solchen Siedlungen übernachteten wir. Die Steuermänner der Schiffe wussten, wo sie lagen. Als wir einen der Steuermänner fragten, wo die Bewohner der Dörfer geblieben sind, schüttelte er nur finster den Kopf. Salam alaikum, sei gegrüßt. Salam. Man nennt mich Gingiri, den Tapferen. Ich bin der Hauptmann der 1. Baritischen Kompanie. Sir John hat mich dazu gemacht. Ich kenne dich, Kingiri. Man konnte Kingiri nicht vergessen, wenn man ihn einmal gesehen hatte. Er trug einen Lendenschurz und über der Schulter ein zusammengenähtes Leopardenfell. Sein Mund war verbreitert und das muss geschehen sein, als er noch ein Kind war. Zwei Schnitte waren durch seine Wangen gezogen, der eine vom linken Mundwinkel zum linken Ohr, der andere vom rechten Mundwinkel zum rechten Ohr. Er musste auch einmal verunglückt sein, von seiner linken Hand waren nur noch der Daumen und kaum die halbe Handfläche übrig. Kingiri war sechsfingerig. Wenn du der Schreiber von Sir John bist, kannst du mir vielleicht sagen, wer Kanji Pascha ist? Nein, das kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich zündete eine Lampe an und stellte sie zwischen uns. Ich schnitt ein Stück Brot in zwei gleiche Teile, aß die eine Hälfte und gab ihm die andere. Er nahm sie und schob sie unter sein Leopardenfell. Ich war immer unterwegs. Niemals habe ich irgendwo gewohnt. Ich weiß nicht, wo ich geboren bin. Irgendwo musst du doch geboren sein. Meine früheste Erinnerung sind die Araber. Es ist früh morgens und es ist kalt. Ich laufe, bis ich müde werde. Dann trägt man mich. Manchmal darf ich auch auf einem Esel reiten. Kinder wachsen und werden wertvoll. Man lässt sie nicht zurück. Ich erinnere mich, dass wir an diesem Morgen sehr viele waren. Ich weiß, dass ich nicht auf Bari geboren wurde. Als ich Bari zum ersten Mal betrat, es ist schon lange her, bin ich hingefallen. Wie bist du hingefallen? Hart. Der Hafen von Bari ist aus Steinen gebaut. Wir waren auch viele und wir waren gezwungen, die Hände auf dem Rücken zu halten. Außerdem mussten wir sehr kurze Schritte machen. Einst sollte ich Kaufmann werden. Ich hatte einen anderen Namen. Nie habe ich irgendwo gewohnt. Ich war immer unterwegs. Ich kann mich an die Namen alter Dörfer und Städte nicht erinnern. Ich war immer unterwegs. Und wer Kanji Pascha ist, kümmert mich wenig. Wir saßen die ganze Nacht nebeneinander. Ich schlief immer wieder ein Weilchen und meine Lampe verlöschte. Die Bezeichnung Fort John erweckt die Vorstellung, der Ort sei irgendwie befestigt gewesen. Das stimmte jedoch nicht. Fort John war nichts anderes als eine Handelsstation. Man hatte sie an dieser Stelle angelegt, weil der Boden trocken und fest war, weil der große See bequeme Verbindungen zu einem umfangreichen Gebiet schuf und weil die eingeborenen Stämme sich nicht feindlich oder abweisend verhielten. Die Häuser waren klein und lagen weit verstreut. Straßen gab es keine. Wo die Menschen gingen, wuchs kein Gras. Nicht einmal Spuren von Rädern waren zu sehen. Point John wäre vielleicht ein besserer Name gewesen. Dieses ist unsere letzte Station am Fluss. Bis hierher war unsere Reise bequem. Das Wasser hat uns und unsere Vorräte getragen. Von jetzt an sind wir auf unsere Muskeln angewiesen. Wir können nur das Nötigste mitnehmen. Die Frauen und Kinder müssen wir hier zurücklassen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, Sir, dass du uns nichts versprochen hast. Wir sind aber auch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir einen Schaden erleiden. Wie viel? Die baritischen Hauptleute erzwangen ein langes Palaver. Am Ende musste Sir John ihnen 100 Meter Stoff als Schadensersatz zugestehen, der unter die Geschädigten verteilt werden sollte. Warum haben Sie die Situation überhaupt entstehen lassen, Sir? Schon in Bari habe ich meine Bedenken über diesen Anhang von Weibern und Kindern ausgesprochen. Ich erinnere mich unseres Gespräches sehr wohl. Hatten Sie sich vorgestellt, Sir, dass die Weiber und Kinder bis zum Pascha mitkommen sollten? Darüber konnte ich in Bari noch keine Ansicht haben. Eine Expedition ist nicht nur ein Rechenexempel. Sie ist auch eine Frage der Improvisation und der Anpassung an Umstände, die man nicht voraussehen kann. Jetzt, aber eben erst jetzt, ist mir klar, dass die Weiber und Kinder bis zu unserer Rückkehr in Fort John bleiben müssen. Dann sind Sie also sicher, dass wir auf demselben Weg zurückkehren? Wie könnte ich bei einer solchen Expedition dessen je sicher sein? Meine Herren, machen Sie sich bitte klar, was vor uns liegt. Wir werden ein Gebiet durchqueren, in dem Mangel an Lebensmitteln herrscht. Ich kann nicht damit rechnen, dass es uns täglich gelingt, den Proviant zu beschaffen, den wir jeweils brauchen. So oft wir also an Plätze kommen, an denen man Lebensmittel kaufen oder anderweitig beschaffen kann, ist es notwendig, dass wir unseren Proviantvorrat weitestgehend vermehren und uns für möglichst viele Tage mit Lebensmitteln versehen. Es ist immer ungewiss, wann man wieder ein Dorf erreicht, in dem man die Vorräte ergänzen kann. Darf ich eine Frage stellen, Sir John? Welche Frage? Sie sprachen von der Notwendigkeit, Proviant zu kaufen oder anderweitig zu beschaffen. Was bedeutet das, anderweitig beschaffen? Es ist vorstellbar, dass wir durch Gebiete kommen, deren eingeborene Bewohner nicht bereit sind, uns zu verkaufen, was wir kaufen wollen. Leutnant Laron hat mir die Worte aus dem Mund genommen. Dann verstehe ich, was Sie meinen. Die Beschaffung des Proviants muss also, was die moralischen Normen betrifft, den Forderungen der jeweiligen Situation angepasst werden. Wir machen Einkäufe, solange das möglich ist. Stoßen wir aber auf Völker, die sich in merkantiler Hinsicht unwillig und abweisend verhalten, dann handeln wir danach. Ich glaube, Sie haben mich richtig verstanden. Jeder Mann braucht pro Tag ein Quantum fester Nahrung, das etwas mehr als ein Kilogramm ausmacht. Allein unsere Trägerkolonne von 250 Pagazzi braucht also in 4 Tagen zusammen 1000 Kilogramm Proviant. Diese Last zu transportieren erfordert weitere 30 bis 35 Mann. Aber auch die Proviantträger müssen essen. Und für ihre 4 Tagesrationen braucht man nochmal 5 Träger. Ich verstehe, die Transporteure brauchen Träger und die Träger brauchen Träger. Eine Leitung, ein Stab ist notwendig und er braucht ebenfalls Träger, die ihrerseits Träger brauchen. Außerdem sind Soldaten erforderlich und diese brauchen wiederum Träger, die ihrerseits Träger brauchen. Die endgültige Kopfzahl der Expeditionsteilnehmer ist folglich die Summe mehrerer arithmetischer Reihen. Kurz bevor ich zu Bett ging, kam Smith in mein Zimmer. Er blieb gleich an der Tür stehen, schloss sie aber hinter sich. Irritiert Sie dieser Dr. Stray nicht, Laron? Ich bin überzeugt, dass er ein geschickter Arzt ist. Er sollte etwas anders auftreten, als er es tut. Das mag sein. Darf ich eine weitere Frage stellen? Natürlich. Haben Sie sich bereits ein Urteil über Sir John gebildet? Ihre Frage ist wirklich sehr allgemein gehalten, Leutnant Smith. Das gebe ich zu. Sie wollen nicht gern darüber sprechen. Nicht gern. Sie sind sehr korrekt, Leutnant Laron. Gute Nacht. Es war früh am Morgen und noch nicht ganz hell. Gras und Gebüsch glänzten feucht. Der Boden war noch weich von der Nässe und der Nebel verhüllte alles, was nicht nahe war. Der Trompeter blies 2-mal. Das erste Signal sollte wecken, das zweite rief zur Aufstellung. Dem Trompeter antworteten die Hähne von Fort John. Eine Herde Ziegen hatte sich um ihn gesammelt. Der Trompeter blies 3. Mal und das war das Signal zum Abmarsch aus Fort John. Unser Weg führte zunächst durch das Land der Ashanti. Sir John hatte 6 Männer dieses Stammes als Wegführer gemietet. Vor uns breitete sich eine leicht gewellte Ebene aus, die mit hohem Gras, einzelnen Bäumen und kleinen Wäldern bewachsen war. Von den höheren Hügeln aus konnten wir noch den Fluss sehen, nach einigen Tagen auch den Wald, einen dunkelgrünen Saum, der immer breiter wurde, weil er langsam auf uns zurückte. Bei unserem Abmarsch aus Fort John hatten einige der baritischen Träger gefehlt. An den folgenden Tagen verschwanden wiederum einige. Mehrere von den Deserteuren hatten beim Verschwinden die ihnen anvertrauten Traglasten mitgenommen. Wir haben 8 Träger verloren. Das ist gar nicht so viel. Bald werden weitere 8 Mann fehlen, dann wieder 8 und wieder 8. Auf wie viel bin ich gekommen? 16 plus 8 und dazu die bereits Verschwundenen. Das muss verhindert werden. Mir fehlen eher die 12 Snyder-Gewehre, die Sie mitgenommen haben. Zuerst flüchten immer die Leute, die uns später ohne dies nur Schwierigkeiten gemacht hätten. Man könnte von einem Selektionsprozess sprechen. Haben Sie Darwins The Origin of Species gelesen, Leutnant Laron? Ich bin sicher, dass diese Schrift nicht zu der Literatur gehört, die an den Kadettenschulen studiert wird. Auch wenn wir die Dissertationen als Teil eines Auswahlprozesses betrachten, Sir, glaube ich nicht, dass wir sie einfach hinnehmen können. Natürlich nicht. Und es ist nötig, dass wir unsere Wachsamkeit allmählich verschärfen. Nachts schlugen wir unser Lager in Ashanti-Dörfern auf, die von unserer Ankunft unterrichtet waren. Je weiter wir uns von Fort John entfernten, desto spärlicher wurden die Dörfer. Das Dorf, in dem wir die erste Nacht verbracht hatten, war von einer einfachen Palisade aus trockenen Dornensträuchern umgeben. Doch je weiter wir uns von Fort John entfernten, desto höher wurden die Palisaden der Dörfer. Weil aber die Dörfer an Größe verloren, mussten wir uns von Nacht zu Nacht mehr zusammendrängen und konnten immer weniger Feuer anzünden. Mehrmals gab es Schlägereien zwischen Bariten und Gallasoldaten. Von den Offizieren hatte Laron den leichtesten Schlaf. Er war immer schnell mit einer langen Rohrpeitsche zur Stelle. Sir Johns Schreiber Munshi hatte ein nettes Aussehen und er hätte einen ausgesprochen sympathischen Eindruck gemacht, wäre sein Auftreten gegenüber unserem Chef und uns Offizieren nicht durch ein Gehabe des Einverständnisses und vorgeblicher Gleichberechtigung gestört worden. Vermutlich verleiteten ihn seine Obliegenheiten zu dieser Haltung. Er befand sich ja ständig in Sir Johns Nähe. Er schrieb flink und seine Handschrift war leicht zu lesen. Er war sprachenkundig, doch zugleich unangenehm redselig. Am dritten Morgen in einem Ashanti-Dorf entdeckten wir einen Barit, der von einem kurzen Speer durchbohrt war. Der Speer war ihm an der linken Schulter mit solcher Kraft in den Körper gestoßen worden, dass die Spitze zwischen Brustkorb und rechter Hüfte wieder hervortrat. Der Mann musste am Boden gesessen haben, als man ihn erstach. Der Speer war genau von der Art, wie die Galla sie trugen. Aber als Sir John den Hauptmann der Galla-Soldaten rufen ließ, behauptete der, von nichts zu wissen. Der Tag war sehr heiß. Sir John ließ während der Mittagsrast einen Sonnenschutz aus Segeltuch über den Platz spannen, wo sein Ruhestuhl stand, und er mit seinen Offizieren die Mittagsmahlzeit einnahm. Während der Mahlzeit kam ein Barit zu Sir John auf den Hügel. Er setzte sich nieder und wartete, bis das Essen beendet war. Dann erhob er sich und trat näher. Salam alaikum, grüßte er und verbeugte sich. Was willst du? Wie heißt du? Kitete. Ist das dein Name? Ja, Effendim. Der Mann, der heute Nacht getötet wurde, hieß Bandangi. Doch ich nannte ihn Ali. Das stimmt, diesen Namen habe ich heute Morgen in der Liste gestrichen. Bandangi genannt Ali. Was willst du? Ich habe Ali vor weniger als 4 Monaten gekauft. Er war jung und stark und ich habe danach für ihn gezahlt. Ich selber bin nur Träger, aber er war jung und stark genug, um Soldat zu werden. John Effendi versteht nicht, weshalb du hergekommen bist. Er fragt, was du damit sagen willst. Ali sollte bei dieser Expedition einen Jahreslohn von 8 Pfund bekommen. Den verliere ich jetzt. Außerdem habe ich 6 Pfund für ihn gezahlt. Auch die habe ich nun verloren. All das ist ohne meine Schuld geschehen. Du glaubst also, einen Verlust erlitten zu haben. Ich verstehe, du forderst Ersatz für diesen Verlust. Ja, Effendim. Sir John hatte sich in seinen Ruhestuhl gesetzt. Er trank Kaffee und betrachtete Kitete mit großer Gelassenheit. Er zündete seine Pfeife an und rauchte lange schweigend. Kitete wartete geduldig. Er stand breitbeinig und ungezwungen da, an einen der Pfosten gelehnt, über die das Segeltuch gespannt war. Kitete war gut gekleidet. Er trug ein Hemd mit langen Ärmeln und einen grünen Fez. Du bekommst keinen Ersatz. Kein Mensch kann einen anderen besitzen. Auch nicht, wenn er ihn für 6 Pfund gekauft hat. Ich vermute übrigens, dass du höchstens 4 Pfund gezahlt hast. Aber das ändert nichts. Alis Tod ist Alis Sache, nicht deine. Geh jetzt, Kitete. Wir werden den Marsch bald fortsetzen. Du bist nicht so stark, wie Ali es war. Es ist sehr heiß. Du brauchst deine Mittagsruhe. Kein Mensch kann einen anderen besitzen. Ich habe das Geld ordentlich erworben. Ich war Fischer und zog Gewürze auf Bari. Du kannst jetzt gehen, Kitete. Geh jetzt. Kitete rührte sich nicht. Er sah Sir John aufmerksam an. Laron gab ihm einen Schlag mit der Rohrpeitsche. Kitete blieb stehen. Noch einmal, Effendim. Ich verstehe nicht. Gehen sollst du. Laron gab ihm noch einen Schlag, kräftiger als den ersten. Die Rohrpeitsche riss ein Loch in den Ärmel von Kitetes Hemd. Ich gehe. Nun haben sie unklug gehandelt, Leutnant Laron. Sie befahlen ihm zu gehen, aber er ging nicht. Er wäre nicht mehr lange geblieben. Inwiefern habe ich unklug gehandelt? Das kann ich Ihnen nicht so genau erklären, aber meine Erfahrung sagt mir, dass Sie falsch gehandelt haben. Wir erreichten das Ende des Ashanti-Landes. Wir ließen das letzte ihrer Dörfer hinter uns. Der Weg wand sich zwischen immer höherem und dichterem Buschwerk dahin. Der Wind erstarb, die Luft war von schweren Düften erfüllt. Das Gras wurde kürzer, doch zugleich auch grüner. Wir waren auf dem Weg in den Wald. Die Stämme, die in diesem Gebiet wohnen, werden uns beinahe ausnahmslos als Feinde behandeln. Warum glauben Sie das, Sir? Ich spreche aus Erfahrung. Für die meisten primitiven Völker sind Feind und Fremder synonyme Begriffe. Wir wollen Ihnen aber doch nichts Böses tun. Wir wollen überhaupt nichts von Ihnen. Wir wollen nur Ihr Gebiet durchqueren, so schnell es die Umstände erlauben. Möglicherweise wollen wir von Ihnen Proviant kaufen, und ich bin gern bereit, großzügig mit den verschiedensten Stoffsorten, Perlen, Muscheln, Messing oder Kupfer oder sonst irgendeiner gangbaren Valuta zu bezahlen. Es liegt in der Natur unseres Auftrages, Kanchi Pascha zu befreien, dass wir ihre Gebiete wirklich so schnell wie möglich zu durchqueren wünschen. Dennoch werden sie uns zu hindern versuchen und uns als Feinde behandeln. Ich bezweifle nicht, dass Sie recht haben, Sir, aber warum muss das so sein? Jetzt berühren wir wirklich ein wesentliches Problem, Leutnant Smith. Wir kamen in ein Gebiet mit reichem Pflanzenwuchs und sumpfigem Boden. Unsere Wegführer von den Ashanti sprangen von einem Rasenbüschel zum anderen. Die Gallasoldaten sprangen nicht. Sie marschierten geradeaus und setzten einen Fuß vor den anderen. Der Schritt der Galla ist schwer. Ihre Füße sanken ein. Sie traten eine Rinne aus, die tiefer und schwärzer wurde, je mehr Männer hindurchstapften. Wir wussten, dass dort der Wald ist und dass wir in ihn hinein müssen. Allen Vorboten des Waldes zum Trotz stießen wir in ihn hinein wie in eine grüne Mauer. Der Pfad, der immer schmaler geworden war, verwandelte sich in einen Höhlengang, als wir in die grüne Wand hineinstießen. Die Sonne verschwand, obwohl ich keine Wolken gesehen habe. Als wir in den Wald eindrangen, traf uns ein ohrenbetäubendes Schweigen, das die Träger zwang, mit ihrem Gesang aufzuhören. Das Schweigen lag im grünen Dunkel. Sir John ließ eine gute Stunde vor Sonnenuntergang zum Halten blasen. Ashanti, Galla und Bariten bekamen den Befehl, mit ihren Faschinenmessern einen Platz von allem Buschwerk und allen herabhängenden Lianen zu befreien. Unsere Zelte wurden in der Mitte des Platzes aufgestellt. Nun, wie haben Sie den Vorstoß in den Wald erlebt, meine Herren? Ich habe zum heutigen Dinner ausnahmsweise eine Flasche Sherry Oloroso öffnen lassen. Leider ist es unmöglich, ihn auf die richtige Temperatur abzukühlen. Trotzdem, zum Wohl, meine Herren. Also, wie hat Ihnen der Eintritt in den Wald gefallen? Sie sehen etwas gerötet aus, Leutnant Hansen. Es ist übrigens für uns Weiße ratsam, trotz der brütenden Hitze Kragen und Knöpfe immer geschlossen zu halten. Denn im Wald müssen Sie sich weniger vor den großen als vor den kleinen Tieren in Acht nehmen. Einige sind wahrhaftig sehr klein. So klein, dass sie ungehindert durch das Gewebe des Zelttuches einzudringen vermögen. Und sie können in ihren Löffel fallen, wenn sie ihn vom Suppenteller heben, Leutnant Hansen. Sie werden davon erst etwas merken, wenn sie sich in ihre Magenschleimhaut eingebohrt haben. Es gibt noch andere Arten von Lebewesen, die gleichfalls ihr Dasein in den nächsten Wochen verschönern werden, Leutnant Hansen. Von deren Existenz werden sie erst etwas merken, wenn sie sich zu Hunderten unter ihren Zehennägeln angesiedelt haben. Nun gut. Denken Sie an Heinrich den Seefahrer, den ersten europäischen Weltreisenden des Mittelalters. Er glaubte noch, dass der Äquator im Gegensatz zum vereisten Nord- und Südpol ein Gürtel aus brennender Luft und kochendem Wasser sei, unpassierbar für Menschen. Dennoch segelte er nach Süden und zögerte nicht, in diese brennende und kochende Zone einzudringen. Ein vortreffliches Beispiel für die Moral des europäischen Reisenden. Zum Wecken wurde morgens um 4:45 geblasen. Beim Abmarsch fanden wir einen toten Gallasoldaten. Er war von seinen eigenen drei kurzen Speeren durchbohrt. Das Moos rings um ihn war zertreten. Man sah sofort, dass er von mehreren überfallen worden war. Sir John ließ den Hauptmann der baritischen Soldaten rufen, doch der wusste wieder einmal von nichts. Sir John war gereizt und verwirrt. Er sagte, dass wir keine Zeit hätten und den Abmarsch nicht verschieben könnten, um Untersuchung und Rechtsprechung durchzuführen. Meine Bemerkung über das Schweigen, als wir in den Wald eindrangen, ist falsch gewesen. Der Wald war von Lauten erfüllt. Über uns lärmten die Vögel und Affen. Wir konnten sie nicht sehen, sie waren hoch über uns. Wir gingen durch einen Höhlengang. Die Luft des Höhlenpfades selbst war eine Quelle von Lauten. Sie schwirrte von Tausenden von Wespen und Fliegen. Der Gang zitterte und brummte wie der Maschinenraum eines Schiffes. Nicht einmal der Boden schwieg. Zikaden und Heuschrecken kreischten wie das ungeschmierte Hebewerk sehr tiefer Brunnen. Der Pfad verzweigte sich oft und kreuzte andere Pfade. In diesem Waldgebiet sollte angeblich ein ackerbautreibendes Volk ansässig sein, die Bakfa. Wir fanden jedoch keine Anzeichen für ihre Existenz, abgesehen von den Pfaden, die aber ebenso gut von Tieren ausgetreten worden sein konnten. Der Pfad wurde immer schmaler und die umgebende Vegetation immer dichter. 20 Gallasoldaten, die mit Messern oder Äxten ausgerüstet wurden, mussten an die Spitze der Kolonne, um den Weg von Hindernissen zu befreien. vor allem von den dornigen Zweigen, die in immer größerer Zahl auf den Weg herabhingen. Es gibt Laute, die wir nicht mit unseren Ohren aufnehmen. Der Pfad durch den Wald wimmelte bisweilen von schwarzen Riesenkäfern, lang wie ein Zeigefinger und ebenso dick. Auf so einen Käfer zu treten, war wie einen Kopf zermalmen. Man nahm das Krachen nicht mit den Ohren wahr, sondern mit Ferse und Bein. Nur ein paar hundert Meter von dem Platz, an dem wir über Mittag gerastet hatten, machte die Spitze der Kolonne plötzlich Halt. Der Pfad öffnete sich zu einem breiten Weg, der durch den Wald gehauen war. Am Ende dieser Schneise lag ein Dorf mit vielen Strohhütten. Vor dem Dorf erwartete uns eine große Zahl von Bogenschützen. Der Weg zu dem Dorf war gespickt mit nadelscharfen spitzen Stäbchen, die unter Laub und Moos verborgen in den Boden gesteckt worden waren. Die Ashanti behaupteten, dass sie vergiftet seien. Kniend auf dem Boden arbeiteten sie sich vorwärts, indem sie mit ihren Messern die Erdpfeile aufspürten und herauszogen. Als wir auf 100 Meter an das Dorf herangerückt waren, schossen die Bogenschützen einen Schwarm Pfeile ab. Aber die Pfeile gelangten nicht bis zu uns. Trotzdem gaben daraufhin mindestens 50 Gallasoldaten Feuer, luden durch und feuerten abermals. Es war unmöglich, sie am Schießen zu hindern, bevor die Magazine ihrer Winchester-Büchsen geleert waren. Die Bogenschützen um das ganze Dorf ergriffen die Flucht, 5 Tote blieben zurück. Ein verletzter Jüngling wurde gefangen genommen. Ich will wissen, warum Sie uns aufhalten wollten. Frag ihn, warum Sie uns den Weg versperren. Der Gefangene antwortet: Warum seid ihr hierher gekommen? Weshalb tötet ihr uns? Aber wir ziehen morgen nach Osten weiter. Er sagt, dass wir auf Ihr Dorf zugekommen sind. Warum haben Sie spitze Holzstäbchen in unseren Weg gesteckt? Er antwortet, das ist Ihr Weg. Und Sie haben die Holzstäbchen nicht in unseren, sondern in Ihren Weg gesteckt. Wir errichteten unsere Zelte in der Mitte des Bakfa-Dorfes. Die Pflanzungen der Eingeborenen gaben nicht viel an Nahrung her. Das meiste war noch grün und unentwickelt. Am Rande des Dorfes war Sir John mit den Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen beschäftigt, die er dreimal täglich vornahm. Als Leutnant Hansen zu mir herantrat und mich anredete, leise genug, dass die anderen ihn nicht hören konnten. Welche Erkenntnisse haben Sie aus der Befragung des Gefangenen gewonnen, Leutnant Loren? Die Eingeborenen können dem Eindringen in ihr Land und seiner Durchquerung wohl nicht denselben moralischen Wert beimessen wie unser Chef, nicht wahr? Das hört sich an, als hätten Sie selbst etwas dagegen, dieses Gebiet zu durchqueren, Leutnant Hansen. Ich muss zugeben, dass ich die Notwendigkeit nicht ganz einsehe. Mit Kanchi Paschas Befreiung kann das nicht viel zu tun haben. Genauso wenig wie diese ständigen meteorologischen Messungen. Die halten uns nicht auf. Die Messungen vielleicht nicht, aber es muss Ihnen doch auch schon mal aufgefallen sein, dass wir Kanchi Paschas Gebiet schneller und bequemer von der Ostküste aus erreicht hätten, wenn es nur darum gegangen wäre. Wir hätten dann außerdem keine 3 Wochen lange Seereise machen müssen, auf der wir den Kontinent erst einmal umschiffen, um ihn dann von Westen her zu durchqueren. Das ist mir zwar aufgefallen, Leutnant Hansen, aber Sir John bestimmt den Weg. Und wir haben ihm zu folgen auf der Route, die er für die richtige hält. Sollte eine derartige Klausel in Ihrem Vertrag mit Sir John nicht enthalten sein? In der Tat. So etwas steht drin. Hat er Ihnen jemals eine Begründung gegeben für den beachtlichen Umweg? Er hatte keinen Anlass, seine diesbezüglichen Erwägungen mitzuteilen. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass die Kanchi-Pascha-Expedition nicht allein dazu dient, die abendländische Moral zu unterstreichen, sondern auch die Liste der ruhmreichen Entdeckungen des Sir John zu verlängern. Wie groß ist der Wald? Niemand weiß es. Für viele wird er bald ein Ende haben. Gehen wir zu den Feuern der Ashanti hinüber. Die Ashanti müssen es wissen. Salam. Sei gegrüßt, Uli, Hauptmann der Ashanti. Du führst die Expedition durch den Wald. Bitte sage uns, wie groß ist der Wald? Ich kenne nur ein Ende des Waldes, das, welches hinter uns liegt. Ich habe schon viele Streifzüge durch den Wald unternommen, aber ich bin immer nach Westen zurückgekehrt. Der Wald muss auch im Osten ein Ende haben. Es ist dunkel um den Lagerplatz, aber es sitzen viele kleine Männer in den Bäumen und schauen uns zu. Hier ist es hell. Sie können uns sehen, aber wir können sie nicht sehen. Sie können uns hören, aber wir können sie nicht hören. Zwerge? Wo sind deine Zwerge am Tage? Rings um uns und über uns. Alle, die wir bisher gesehen haben, sind ebenso groß wie wir. Die Zwerge sind es, die das Gift machen. Sie wohnen als Jäger im Wald. Mit dem Gift ihrer Pfeile töten sie Elefanten. Sie kaufen von den Bauern Maniok und Bananen. Sie bezahlen mit Elfenbein. Am Abend fehlten uns zwei Träger, die sich während des Marsches abgesetzt haben mussten. Am nächsten Morgen entdeckten wir, dass weitere vier Träger geflohen waren. Jeder hatte ein Snyder-Gewehr mitgenommen und sie besaßen über 400 Patronen, außerdem 20 Pfund Messing, eine ansehnliche Rolle Tuch und einen unserer letzten Säcke mit Zwieback. Unsere Verluste durch Desertion beginnen beunruhigend zu werden. Sie erinnern sich wahrscheinlich, meine Herren, dass ich die Abgänge anfangs mit einer gewissen Nonchalance betrachtet habe. Ich sprach von einer Auswahl. Und die ersten Deserteure waren sicherlich solche Leute, die uns später nur Sorgen bereitet hätten. Ihre Erwägungen waren bestechend, Sir. Jetzt ist das Verhältnis umgekehrt. Es handelt sich nach wie vor um einen Auswahlprozess. Aber jetzt sind es die kühnsten und stärksten Männer, die desertieren. Die anderen wagen es nicht mehr, allein durch den Wald zurückzugehen. Oder sie sind nicht dazu imstande. Aber die vier Deserteure hatten sich verlaufen oder verrechnet. Auf ihrem Weg nach Westen stießen sie am Nachmittag auf unsere Nachhut. Sie wurden gefangen genommen. Wir sind gezwungen, ein Exempel zu statuieren. Wir können weitere Desertionen nicht dulden. Was für ein Exempel, Sir? Wir werden zusammen mit den Hauptmännern das Urteil sprechen. Wir werden gemeinsam entscheiden. Und das wird noch heute Abend geschehen. Die acht Hauptleute der Galla und Bariten fanden sich ein und ließen sich in einem Halbkreis vor unserem Speisezelt nieder. In der Mitte saßen die vier gefesselten Träger, die hatten fliehen wollen. Sir John hatte auf seinem Feldstuhl unter dem Vordach des Zeltes Platz genommen, neben ihm sein indischer Schreiber und Dolmetscher. Ich brauche nicht die Schwierigkeiten zu beschreiben, mit denen wir es auf diesem Abschnitt der Expedition zu tun haben. Ich will nur die unleidliche Hitze, die Tiefe des Waldes, die vergifteten Pfeile und Stäbchen, die Feinde um uns herum, unseren Mangel an Lebensmitteln und die vielen Schlangen und Insekten erwähnen. Nun frage ich euch, wenn uns jemand mit vergifteten Pfeilen beschießt, haben wir dann nicht das Recht, ihn zu töten? Wenn uns jemand den Hals durchzuschneiden versucht, während wir schlafen, haben wir dann nicht das Recht, ihn zu töten? Ganz gewiss, Sir. Sind die Waffen nicht unser einziger Schutz gegen jene, die uns zu töten versuchen? So ist es, Effendim. Nun, wer von uns flüchtet und unsere Waffen mitnimmt, versucht er nicht auch, uns zu töten? Du hast recht, Effendim. Seid ihr anderen auch derselben Meinung? Ja. Damit habt ihr diese vier zum Tode verurteilt. Sie sollen gehängt werden. Einer morgen früh, der zweite übermorgen, dann der dritte und am vierten Morgen der letzte. In der Nacht ging ein heftiger Regen nieder, den nicht Sturm und Gewitter begleiteten wie sonst jeden Abend, sondern ein überraschend kalter Regen, der bis in die Morgenstunden anhielt. Am Morgen nach dem kalten Regen geschah es. Der Trompeter der Galla-Soldaten blies zum Antreten und alle übrigen Trompeter stimmten in sein Signal ein. Gerade dort, wo wir abrücken sollten, stand ein Baum mit einem Ast. Die vier Gefangenen konnten sich nicht darüber einigen, wer von ihnen zuerst sterben sollte. Sir John ließ sie losen. Er gab Kingiri, dem Hauptmann der baritischen Soldaten, vier Stäbchen in die Hand, die er den Gefangenen hinhalten musste. Das kurze Stäbchen zog der Jüngste von ihnen. Möchtest du in deiner letzten Minute noch etwas sagen? Zieh den Mann jetzt hoch. Der Mann soll hochgezogen werden. Wir sind Soldaten, Sir. Wir schießen auf Feinde, die uns töten wollen. Aber wir hängen keinen Gefesselten. So. Dann müssen es die drei anderen Todeskandidaten tun. Also los. Mitten am Tage war die Hitze sehr groß. Die Luft verlor ihre Durchsichtigkeit. Es tropfte warm aus dem Laubdach über uns. Und ringsum wurde es immer stiller. Man hört nicht nur mit den Ohren. Auf einen großen Käfer zu treten, ist so, wie einen Kopf zu zertrümmern. Man nimmt das Knirschen nicht mit den Ohren wahr, sondern mit der Ferse. An diesem Abend schlugen wir zeitig das Lager auf. Sir John ließ uns vor dem Abendessen in sein Zelt rufen. Er hatte die Kleider gewechselt und war gewaschen und rasiert. Leutnant Hansen hat unser Recht in Frage gestellt, Todesurteile zu fällen und zu vollstrecken. Richtig. Und ich möchte Sie ersuchen, Sir John, weitere Hinrichtungen zu unterlassen. Hatten Sie nicht früher Gelegenheit, Ihre Meinung zu äußern? Warum haben Sie bei der Verhandlung geschwiegen und bei der Vollstreckung des Urteils? Das alles geschah sehr hastig. Wie stellen Sie sich zu der Kritik, Leutnant Laron? Ich habe dazu eine bestimmte Ansicht, doch nehme ich davon Abstand, Sie zu äußern. Sie können, Sir, was immer Sie auch unternehmen, mit meiner vollen Loyalität rechnen. Und Sie, Dr. Stray, was sagen Sie? Sie haben schon früher wiederholt erklärt, Sir John, dass Sie von uns keine Ratschläge und Ansichten, sondern bloße Loyalität erwarten. Ich stehe vor einer schweren Entscheidung. Und da möchte ich natürlich die Situation mit Ihnen diskutieren. Fragen Sie doch Ihren Schreiber und Dolmetscher, der kennt sich in den Sitten des Landes aus. Was meinst du, Munshi? Sind 3 Verurteilte ausreichend bestraft, wenn der 4. gehängt worden ist? Du fragst mich, Effendim? Ich habe nie jemanden getötet. Ich habe keine Waffen, nicht einmal Messer. Ich weiß es nicht, Effendim. Aber wir brauchen Träger. Ich glaube, diese Äußerung ist ebenso klug wie vage. So sehr es mir auch widerstrebt, scheint es mir doch notwendig, noch einen der Deserteure zu hängen. Wir brauchen 2 Tote, damit der größere Teil von uns durchkommen und überleben kann. Sind Sie dessen ganz sicher, Sir? Ja. Die 2 übrigen werden wir begnadigen. Die Nacht war tiefschwarz. Es brannte nur ein einziges schwaches Feuer im Lager. Die 3 zum Tode Verurteilten lagen zusammengedrängt unter dem dünnen Schutz einiger Farnblätter. 5 Galasoldaten bewachten sie. 2 der Gefangenen schliefen, der 3. war wach. Ich erkannte den, der nicht schlief. Du warst es, der Ersatz forderte für seinen Sklaven Ali, den die Galla ermordet hatten. Du bist Gitete. Der bin ich. Wohin wolltest du fliehen? Hast du geglaubt, ihr kommt lebend aus dem Wald heraus? Auf Bari gibt es keine Wälder. Ich war Fischer und zog Gewürze. Hier sitze ich. Ich kann nicht schlafen. Ich habe Ersatz für meinen Sklaven Ali verlangt. Ich bekam zur Antwort, dass kein Mensch einen anderen besitzen könne. Wem gehöre ich? Gehöre ich mir selbst? Man schlug mich mit einem Rohrstock und sagte mir, dass keiner einen anderen besitzen könne. Was willst du hier? Warum gehst du nicht weg? Es wird schon hell. Ich kann nicht von hier weggehen. Muss ich da nicht jemandem gehören? Wenn du von 3 Stäbchen eines zu ziehen hättest, welches würdest du wählen? Stell dir einmal vor, Kitete, wie es wäre, wenn du selbst etwas auslosen wolltest. Würdest du dann das kurze Stäbchen in die Mitte nehmen, zwischen die 2 langen? Denk nach. Das kurze Stäbchen in die Mitte? Und die beiden langen rechts und links daneben. Nein, ich würde nicht das kurze in die Mitte nehmen. Ein langes in die Mitte und das kurze links oder rechts davon. Wir sind gezwungen, das 2. Todesurteil zu vollstrecken. Jedem Teilnehmer der Expedition soll klar werden, dass wir nur als ein geschlossenes Ganzes und in festem Zusammenhalt die grausamen Umstände bezwingen und das Ziel erreichen können. Ist einer unter den zum Tode Verurteilten, der sich an diesem Morgen freiwillig hängen lassen möchte? Keiner von Ihnen meldet sich, Sir. Das sehe ich. Also muss wiederum das Los entscheiden. Kingiri. Nein, nein, wir sind Soldaten, Sir, keine Henker. Munshi, Schreiber, komm her. Du musst es tun. Sir. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, nicht wahr? Hier die Stäbchen. Nimm sie so in die Hand. 1, 2, 3. So, jetzt geh. Nun geh schon. Einer der Gefangenen kam mir irgendwie bekannt vor. Dieser zog rasch und ohne zu überlegen das mittlere Stäbchen. Der 2. wählte lange und ließ dann das kurze dem letzten. Die Hände des Auserwählten wurden auf dem Rücken gefesselt. Er hatte an seinem Hals einen Abszess, das unter der Spannung des Stricks aufplatzte. Blut und Eiter flossen über seine nackte Brust. Dies sollte eine Befreiungsexpedition sein, Leutnant Laron. Aber der wahre Charakter des Unternehmens kommt immer deutlicher zum Vorschein. Am Morgen des folgenden Tages ließ Sir John mitteilen, dass er niemandem nach dem Leben trachte, dass die Expedition vielmehr dem Zweck diene, Leben zu retten, und dass er deshalb die beiden übrigen zum Tode verurteilten Deserteure begnadigen wolle. Wir brachten das Hörspiel Die Expedition von Reinhard Hummel. Es sprachen Uli Matthias Brandt, Leutnant Laron Matthias Ponnier, Jaffa Topan Uwe Müller, Sir John Hans Schulze, Leutnant Hansen Dietmar Mus, Leutnant Smith Volkert Kreft, Dr. Stree Dietrich Mattausch, Kingiri Ulrich Faulhaber, ein holländischer Kaufmann Harald Hallgard, Getete Knut Hinz, Halmadi Jens Scholkmann. Ton Peter Nielsen, Schnitt Christine Potschkat, Regieassistenz Wolfgang Streng, Regie Till Bergen. Am kommenden Dienstag, dem 17. Oktober, senden wir um 20.05 Uhr das Hörspiel Dierkes letzte Reise von Ernst Gethmann. Zwei Generationen lang haben die Dierkes und die Heiermanns nebeneinander gewohnt. Heiermanns in ihrer Fabrikvilla, Dierkes auf ihrem Kotten. Zwei Generationen lang haben die Nachbarn miteinander zu tun gehabt. Heiermanns als Arbeitgeber, Dierkes als Arbeitnehmer. Mittlerweile gehört das der Vergangenheit an. Der Unternehmer, Nachbar, Schulkamerad Wolfgang Heiermann hat Haus und Betrieb verkauft und sich abgesetzt. Der Vorarbeiter Werner Dierkes ist arbeitslos geworden. Er hat sich damit nicht abgefunden. Wochenlang hat er am Fenster gestanden und, wie Evelyn seine Frau meint, hinter dem Gewesenen hergestarrt. Aber eines Tages ist er aus seiner Apathie aufgetaucht, hat einen Plan geäußert. Mit seiner Frau will er auf einer Nordseeinsel Urlaub machen, ausgerechnet da, wo Heiermanns schon lange ein Haus besitzen. Evelyn Dierkes versteht die Eile nicht. Soll das eine Reise werden hinter dem Gewesenen her? Werner Dierkes traut sich nicht, von seinen Absichten zu erzählen. Er müsste dann von seinen Hoffnungen und seinen Erinnerungen sprechen. Er müsste sagen, dass er hinter einer kleinen Wagenchance herreist. Und er würde damit preisgeben, wie groß die Verzweiflung war, die ihn die Reise planen und antreten ließ.